meiner Badewanne. Und auch diesmal, da hatte ich eine Latte. Denn im Wasser, da schwamm etwas herum. Kleine Tierchen, rötlich und ganz krumm. Die Garnele?